9.52 Uhr und 37 Sekunden. Hier ist Dortmund. Ja. Oh Mann. Ja. Karl-Dieter Heckscher, von dem wir alles gelernt haben, was wir nicht von Herbert Zimmermann gelernt haben. Genau. Mhm. Der große. Die Frage ist im Krematorium, ob der Krematoriumsleiter wirklich sagt, Günther, fahr schon mal das Band ab. Das ist lustig, du kannst einen Gag mir per SMS schicken und ich lache trotzdem am Montag drauf noch drüber. Weil du deine SMS mit dreimal dabei bitte nicht wieder wählen als Claim für die AfD, fand ich sehr lustig. Ich dachte, wir hauen ihn mal zur Begrüßung raus. Es ist nicht so, dass Lukas und ich vor unserem Podcast-Treffen etwa die Themen absprechen würden. Sagen wir mal, Lukas spricht sie ab und ich halte mich nicht dran. So, nämlich. Wodurch die Veranstaltung sehr solide vorbereitet und dann doch von freischwebender Leichtigkeit ist. Wir werden am Ende der Show einen internationalen Stargast haben, der sich an seine Zeit mit Dieter Thomas Heck, mit Karl-Dieter Heckscher, mit allen beiden eigentlich erinnert. Ja. Die so komisch heißen, weil es bei Radio Luxemburg immer Namen gab. Genau, und es gab schon einen Dieter und deswegen brauchte man einen Dieter Thomas. Und Tim fand man zu abgespaced? Nee, Tim gab es glaube ich auch schon oder sowas. Oder Tim war zu abgespaced und deswegen heißt er Frank Elstner. Genau, Frank Tim Elstner. Ja. Der Stand jetzt noch lebt. Aber hoffentlich, das noch ist länger. Einer aus der Fraktion liebenswerte Kollegen. Genau. Und also mein Kollege zu sagen, jetzt zu Frank Elstner ist natürlich auch schon größer. Also es passt zu uns. Lucky und Fred. Passend zu unserer großen Sommerlochsfolge hat sich das Wetter gedacht, fahre ich mal ein Sommerloch. Mhm. Ja, sehe gerade so ein bisschen nach schwerer Depression aus, aber kriegen wir auch noch hin. Wie hast du deinen Sommer verbracht? Mit Arbeit. Das kennt ihr jungen Leute ja nicht mehr. Nein, wir waren eine Woche in Irland, hatten da absoluten Luxus, 16 Grad Regen und schön im Meer geschwommen, da war es wärmer und einfach 10 Stunden geschlafen, ab guten Tag, wunderschön. Und du? Ich war mit meinem Sohn in Berlin. Mhm. Also in Berlin? In Berlin. Ich habe einmal in Tempelhof in der kleinen Kneipe in der Abfertigungshalle, als da noch geflogen wurde, gestanden und hörte auf einmal, während ich in meinem Kaffee rührte, hinter mir die Stentorstimme: Möchtest du eine Bockwurst, Schatz? Und ich wusste, das ist er und er war's. Mit Ragenhild. Aber du warst ja nicht in der kleinen Kneipe in unserer Straße. Nee, in dieser Wurstschwemme, die auch so roch, im Flughafen Tempelhof. Toll. Schatz wollte keine Bockwurst. Oh, der hatte eine Stimme. So geil. Du warst im Museum für Verkehr und Technik. Ich möchte nicht zu viel verraten. Richtig. Genau. Im Prinzip war ich in Berlin, weil wir im Ruhrgebiet den gesamten Nahverkehr schon durch hatten. Mhm. Und deswegen dachten wir, wir machen jetzt mal andere Sachen, so Ringbahn fahren. Mein Sohn glaubt nicht an die Ringbahn, weil nach seiner Aussage müssten ja dann die Bahnsteige rund sein oder zumindest nicht gerade und sie sind gerade und damit gibt es keine Ringbahn. Ich denke, das ist damit wissenschaftlich belegt und jeder Berliner wird zustimmen, ja, es gibt eigentlich auch keine Ringbahn. So. Ja, es gibt vor allen Dingen keine S-Bahn, keine U-Bahn, jedenfalls nicht pünktlich. Sagen ja immer alle. Lamentieren die ohne Ende. Für uns hat es vollkommen ausgereicht und ich habe festgestellt, ich war am Samstag in Köln. In Köln fahren die U-Bahnen samstags, auch abends und auch wenn Gamescom und City Festival ist und die ganze Stadt voll mit Menschen fahren, die im 15-Minuten-Takt. Mhm. Das wirkt jetzt auch nicht so, als ob man irgendwie größeres Interesse hätte, Menschen zu transportieren oder in die Stadt zu kriegen. Was verständlich ist, denn wer will schon nach Köln? Aber wenn man dann vielleicht doch mal hin möchte, wenn man sich ein Konzert anschauen möchte, dann ist das schon ein bisschen hinderlich, wenn diese ganzen U-Bahnen nicht fahren. Also meine Schlussfolgerung eigentlich aus diesem Kurzurlaub in Berlin ist, Berlin hat öffentlichen Nahverkehr, ich würde sagen, als einzige Stadt und Städteregion Deutschlands. Beschützt und bewahrt seine nationale Identität, sprich ab guten Tag schlechte Laune dadurch, dass er einfach niemals woanders anguckt, wie es denn da wohl ist. Genau. Halbe Stunde Dortmund und der Berliner liebt seine Stadt, was er nicht aushalten würde. Ja. Ich habe so auch viel mal als mentale Vorbereitung für unsere Berlin-Tournee, über die wir mehr noch nicht verraten wollen, wo uns das Publikum nach diesen Äußerungen lieben wird. Aber wir fahren direkt mit der S-Bahn, ne? Wir fahren direkt mit der S-Bahn. Dortmund-Universität, Berlin-Südkreuz. Genau, die fährt durch. Hm? Und ich habe aber meinen Sohn auch direkt in Sachen Ausbildung noch in eine Bäckerei geschickt, alleine. Mhm. Mal so gucken, wie das so läuft, wenn man Brötchen sagt. Der, ich glaube, syrischstämmige Verkäufer hatte da nicht so das Problem mit. Früher war es in Berlin immer so, dass da noch die Original-Berliner alle rumhingen und man sofort von einem Sondereinsatzkommando abgeholt wurde, wenn man nicht Schrippe sagte. Mhm. Das ist auch mein erster Kontakt mit Varietätenlinguistik, war tatsächlich in der Schule Schrippe, Rundstück, Semmel, Brötchen. Und sieh, wo es mich hingeführt hat, Ich habe ins Varieté. Ins Varieté. So. So. Hatten wir sonst noch Themen? Wir keine mehr, aber wir könnten unsere Lieblings-Sommerloch-Themen wählen. Ja. Also Vorschlag Nummer 1. Ihre Neuvorstellung mit der laufenden Nummer. Das ist okay. Vorschlag Nummer 1. Bild hat gemeinsam mit Till Schweiger Jan Ullrich in die Entzugsklinik gebracht. Mhm. Ich glaube, es war bis zum Schluss nicht klar, welcher von den beiden Prominenten in die Entzugsklinik soll. Bild oder Schweiger? Am Ende ist es Jan Ullrich geworden. So ein klassisches Bild. Vielleicht muss Till Schweiger auch den alten Vornamen von Frank Elstner auftragen. Also ich meine, dieser Künstlername Schweiger, gab es je einen verfehlteren als eben nun gerade... Also Jan Ullrich hat eigentlich die Dopingmethode gewechselt, säuft jetzt und kokst, verprügelt offenbar, so der Verdacht, Prostituierte und war... Wäre alles noch ausreichend, um in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren zu spielen? Ja. Solange er kein Moslem ist. Und immer noch besser als Quäl dich, du Sau. Die andere große Bild-Titelgeschichte war das Bild gemeinsam mit dem NRW-Integrationsminister Joachim Stamp. Mhm. Den mutmaßlichen Leibwächter von Osama Bin Laden nach Tunesien gebracht hat. Mhm. Widerrechtlich, wie sich dann herausstellte? Ja, widerrechtlich mit unter Zuhilfenahme von ein paar, ich würde mal sagen, grenzwertigen Methoden wie Lügen, Fakten unterschlagen und Gerichte sowas alles. Gerichte übertölpeln, aber grenzwertig in dem Kontext, von dem ich formuliert ist. Ja, ist mir auch aufgefallen. Wo ist der jetzt gerade? In einem Tunesien, in dem es keine Folter gibt. Genau. Ein Land, das Amnesty nicht kennt, aber Amnesty weiß auch nicht alles. Ja, aber Christian Lindner hat ja festgestellt, dass wenn es also keine Folter gibt da, dann kann man ja auch noch mehr dahin abschieben. Also es kam ihm vielleicht sehr gelegen. Vielleicht auch nicht nur Tunesier. Ja. Vielleicht Wolfgang Kubicki zum Beispiel. Klingt ja auch ganz schön ausländisch. Das stimmt. Jedenfalls ist der Mann jetzt nicht mehr in Bochum, sondern in Tunesien. Zur Strafe hätte es auch schon gereicht, ihn irgendwie nach Köln zu schicken oder so und da auf die U-Bahn warten zu lassen. Aber ich denke, das wird uns noch länger beschäftigen und den NRW-Landtag möglicherweise auch. Ich fand diesen Dreh von Integrationsminister Stamp in der Pressekonferenz im Großen keinen, im Kleinen einige Fehler zuzugeben, vor allem aber zu sagen, wenn sich herausstelle, dass dieser Sami A. in Tunesien gefoltert werde, trete er zurück. Was für eine Versuchung für die tunesischen Behörden. So darf man es nicht machen. Die stehen nicht alle zwangsläufig auf FDP da unten. Hallo. Stampi. Mann, Mann, Mann. Aber wo sie schon mal in Düsseldorf am Flughafen waren, konnten sie direkt noch einen SS-Mann im Alter von 95 Jahren entgegennehmen. Mhm. Wenn er nicht mit Ryanair kam. Das stimmt. Und unterwegs an Rubbellos, zwei Beauty-Free-Shops. Das ist so geil bei Ryanair. Ich habe mir überlegt, nachdem ich im Zusammenhang mit dieser Streikdebatte gelesen habe, dass die ausgebeuteten Ich-AGs, die da als Stewards und Purser getarnt durch die Kabine laufen und unendliche Verrichtungen vollbringen müssen, an Bord ihre Mahlzeit selber kaufen müssen. Das heißt, die humanistischste Haltung des gemeinen Ryanair-Passagiers wäre, der Stewardess ein Sandwich abzukaufen und es ihr zu schenken, wenn das nicht auch wieder irgendwie demütigend überkäme. Man will ja nicht die Stewardess demütigen, sondern Herrn O'Leary, den Geizkragen der Lüfte. Ja, andererseits finde ich Menschen, die sich bei Ryanair dann beschweren, dass ihr Flug ausfällt, weil Piloten streiken oder andere, das ist so die gleiche Kategorie, die sich beschwert, wenn sie bei Lidl das Fleisch gekauft haben und anschließend mit, keine Ahnung, was für Medikamentenresistenzen im Krankenhaus. Dass das alles nur klappt, so wenn die tariflichen oder eben nicht tariflichen Bedingungen katastrophal sind, meinst du, das müsste einem auch klar sein, wenn man da drin sitzt. Wir sind natürlich sehr anständig nicht mit Ryanair geflogen, sondern mit Aer Lingus. Alleine schon wegen der ewigen Konnotation zu Cunilingus und weil sie von Düsseldorf aus fliegen und man dann in Dublin landet und eine unglaubliche Odyssee durch das Land vor sich hat, wenn man nach Kerry möchte, mit Zug und Bahn und freundlichen Nachbarn, die einen abholen. Der Flug war beanstandungslos. Und auch nicht irgendwie, also du wahrscheinlich nicht, aber Mitreisende, die durch die Sicherheitskontrolle gerannt sind. Weil also es gab ja zwei große Fälle in München und in Frankfurt, wo ahnungslose Leute durch die Sicherheitskontrolle gelaufen sind und die Sicherheitskontrolle dann so eine halbe Stunde später gesagt hat, oh, hätte nicht passieren dürfen, wir sperren mal kurz das ganze Terminal. Dauert einen halben Tag, 400 Flüge ausfallen lassen, alles in Ordnung. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ja, aber ich möchte einen Anspruch formulieren an Menschen. Also gerade an Menschen, die Ansprüche formulieren an andere Menschen, so wie, wenn wir hier in Deutschland sind, sollen die unsere Sprache können und sollen die hier irgendwie auf ihre Religion verzichten und blablabla. Ich nehme an, die Schnittmenge mit Menschen, die absolut unfähig sind, am gesellschaftlichen Verkehr, also öffentlichen Verkehr teilzunehmen, ist sehr, sehr hoch. Menschen, die zu dumm sind, um die Ansage umgekehrte Wagenreihung bei einem ICE zu verstehen. Menschen, die nicht in der Lage sind, ein Reservierungssystem in einem ICE zu verstehen, wo man sagen würde, das Deutscheste, was ich mir vorstellen kann, ist die Nummerierung und Beschriftung von Eisenbahnwaggons. Oh, klingt auch nicht gut, ne? Neulich sagte jemand, der Bundesbahnchef heißt, der Name verkehrt heute in umgekehrter Buchstabenfolge. Das fand ich lustig. Was wolltest du gerade sagen? Ich wollte sagen, dass Leute, die irgendwie am Verkehr teilnehmen, ne, also Zug, Auto, Flugzeug, dass die gefälligst zu verstehen haben, wie dieses System, in dem sie sich bewegen, funktioniert. Du bist für Sicherheitskontrollen. Ja, aber ich bin auch dafür, dass Leute wissen, wie eine Sicherheitskontrolle funktioniert, dass sie sich nicht darüber aufregen, dass sie sich nicht wundern, wenn sie irgendwie noch Metallsachen aus der Hosentasche nehmen müssen. Das kann doch nicht so schwer sein, wenn man eine Flugreise bucht, sich irgendwie mal 3 Sekunden Gedanken darüber zu machen. Oder auch Leute, die dann nicht wissen, mit dem Koffer, ich habe so einen riesigen Koffer, ich komme hier von der Rolltreppe runter, ich bleib erstmal stehen und guck mir an, wie das Terminal aussieht. Diese ganzen Leute, Touristen, ich denke halt, wenn man an dieser Gesellschaft und am öffentlichen Leben teilnehmen möchte, dann sollte man wissen, wie es funktioniert. Benehmen. Ich lese hier erschüttert, dass der Fraport die Sicherheitskontrollen privatisieren will. Ja. Ich kenne überhaupt gar keine anderen als Securitas oder Sicherheitsdienst Dingsbums. Ich war auch davon ausgegangen, dass das lange schon privatisiert ist. Es ist aber offensichtlich eigentlich noch hochherrschaftlich unter Grenzschutzsupervisor dabei. Der Bundespolizei, genau. Und ich war aber auch total verwirrt bei dieser Meldung. Aber es ist wohl so, dass tatsächlich die Bundespolizei pro forma zuständig ist, sie aber eigentlich auch nicht zuständig ist, weil das eigentlich nicht so direkt, also irgendwie Seehofer hat schon gesagt, dass sie es jetzt auch noch machen müssen, die sollen gefälligst meine Grenzen in Bayern sichern und sowas. Und deswegen planen die das jetzt zu privatisieren und ich meine, what could possibly go wrong? Ich habe deine Bewerbung wohl gehört und ich glaube, bei dir käme Zug in die Sache. Aber ich verstehe bei deiner Nazi-Vergangenheit, dass du das Thema Amerikaner schicken, diesen 95-jährigen SS-Mann zurück gerne. Ich meine, wenn wir zu den Amerikanern zunehmend uns genötigt fühlen zu sagen, ihr Nazis, warum sollen die nicht sagen, nehmt das zurück? Ihr habt da mal einen. Stimmt. Wobei, das ist eigentlich gar nicht unserer, denn der Mann ist in Polen geboren, in einer Stadt, die heute in der Ukraine liegt, weswegen sie erstmal versucht haben, ihn naheliegenderweise dahin irgendwie loszuwerden. Aber in die Ostukraine am besten direkt. Haben aber gesagt, vielen Dank, ist jetzt nicht so unseres. Ja. Also gerade die Polen haben gesagt, Entschuldigung, Nazis, da haben wir jetzt kein Nachwuchsproblem. Mhm. Da brauchen wir keine alten Leute mehr. Antisemitismus können wir selber. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, wie oft du schon in den USA warst. 3-4 Mal. Wenn du da einreist, also auch als Tourist, musst du ja immer diese Formulare ausfüllen, wo dann ohne so Ende merkwürdige Fragen stehen wie: Haben Sie Bomben im Gepäck? Ja. Nein. Oder auch: Welche Art Bomben haben Sie im Gepäck? Hey, hast du nicht zugehört, du Penner? Oder auch die schöne Frage, haben Sie mal irgendwie im Nationalsozialismus oder einem anderen Unrechtsregime irgendwie gedient und Menschen verfolgt, getötet, sonst irgendwie? Also ich war im ADAC. Eine Frage, die sehr, sehr merkwürdig anmutet, weil man natürlich als normaler Mensch sagt Nein und sich dann denkt, aber wenn es so wäre, würde ich Nein ankreuzen. Das Ding ist nur einfach, wenn sie dir hinterher beweisen können, dass du gelogen hast, dann kannst du auch als eingebürgerter Staatsbürger, also als dann Amerikaner, sofort deine Staatsbürgerschaft verlieren und rausfliegen. Und das passiert immer noch und in diesem Fall auch im Jahr 2003, glaube ich sogar schon. Hm. Es fand sich halt nur kein Land, wo man diesen Mann jetzt hinschieben konnte. Und jetzt irgendwie hat sich dann Deutschland gedacht, na gut, wir machen vorher noch Strafzölle auf SS-Männer und dann... Solange wir unsere eigenen Staatsbürger in Guantanamo verschimmeln lassen, können wir doch wenigstens einen polnischen Nazi zurücknehmen. Ich weiß nicht, wie viele Leute inzwischen auf die Frage, waren sie im NS oder einem anderen Unrechtssystem aktiv, bewusst gelogen Ja ankreuzen, weil sie denken, läuft besser da drüben im Moment. There are fine people on both sides. Apropos, der Verfaschung... Verfaschung! Verfaschung! Übrigens, wo wir gerade bei Bildschlagzeilen waren, eine meiner Lieblingsbildschlagzeilen der letzten Monate, sollte man auch unbedingt für Sprachtraining beim Radio einsetzen. 6 Sextipps von TV-Pfarrer Fliege. Ist das die spanische Fliege? Wow. Du wolltest gerade die Kurve Verfaschungsschutz genau. nehmen. Es glaubt uns auch kein Mensch, dass wir nüchtern sind, ne? Also erstmal grundsätzlich möchte ich begrüßen, dass bestimmte Teilnehmer im öffentlichen Diskurs in Deutschland der Hutpflicht unterliegen, künftig. Radfahrer, Jäger, Aluhüte und Schlandhütchen. Und wenn du denkst, den Typen hat die Heute-Show komplett dahingestellt, ja. Der sieht so scheiße aus, dann dazu den Sabber in den Mundwinkeln, das Fett, also diese aggressive Disziplinlosigkeit. Dieser völlig übertriebene sächsische Akzent. Der dann auf die Kamera zulaufend sagt, er möchte in der Kamera nicht zu sehen sein. Und Sie begehen eine Straftat. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Ich dachte, seit wann liegt denn hier Stroh rum? Also, also wir reden jetzt über diesen LKA-Mitarbeiter, wie sich herausgestellt hat. Normal, stellt sie einfach mal raus. Ja, klar. Natürlich. Gut, dass Sie da waren. Also da kann Sachsens Polizei sagen, wir waren vor Ort. Ich erinnere mich an diesen Rostock-Lichtenhagen-Typen, der... Der sogenannte oder auch Pisser von Rostock. Ja, er hat ja gesagt, er sei mit dem Auto zur Kundgebung gefahren, hätte eine Dose Bier zwischen den Knien gehabt und die hätte sich entleert. Und da hat er sich an der Dose ein Beispiel genommen. Aber mit diesem, ja, kann man schon sagen, ikonografischen Foto markierte man, was nicht geht, das geht zu weit. Und selbst der Typ hat sich dann im Stern-Interview irgendwie versucht, von sich zu distanzieren. Die sind heute im Kraftschluss mit den Behörden. Wenn es die versprochene Aufklärung gibt, interessieren mich zwei Fragen. Erstens, wird die sächsische Polizei tätig gegen die freie Berichterstattung auf Zuruf von Denunzianten? Oder wird die sächsische Polizei tätig, weil sie den Typen erkannt hat? Wäre in beiden Fällen eine Katastrophe, von daher eher von rechtsfeuilletonistischem Interesse. Erinnert mich aber, oder gibt mir eigentlich das Gefühl, jetzt kann ich das mal anfassen, bis auf die sich kräuselnde Gänsehaut, was so ein Blockwart ist. Das ist jemand, der ein Rechtsempfinden erfindet, in dem Moment Kraft der Organisation oder der Masse, der er sich zugehörig führt, für geltendes Recht erklärt und dann damit aber auch den Staats- und damit den Gewaltapparat in Kurs setzen kann. Also nie wieder Witze über Blockwarte, seitdem ich in der Sekunde angefühlt habe, ja, so muss das gewesen sein. Ja. Das größte Arschloch im Haus kriegt die Gesetzesmacht in die Hand und ruft die Bullen. Plus dieser ganzen Metaebene in Sachen Pressefreiheit und sowas, plus dieser sächsische Ministerpräsident, der direkt mal auf Twitter rausgehauen hat, also wenn sich ja einer richtig verhalten hat, dann ja wohl die Polizisten. Und dann geht es halt los, diese Diskussion, ist Sachsen ein Failed State? Und ganz viele Leute kommen dann wieder und sagen, nein, es ist ja nicht so, es ist ja nicht alles in Sachsen so. Ja, mag sein. Da sind bestimmt auch viele Leute, die in Ordnung sind und die da auch täglich dagegen ankämpfen, die in dem Fall gegen diese Pegida-Demo demonstriert haben. Aber es fällt schon auf, dass Sachsen, ich sag mal, auf vielen Ebenen ein Problem hat. Nur eins davon ist zum Beispiel diese CDU-Landesregierung seit Mauerfall. Sprache, Werte, Grundgesetz, was wird eigentlich bei einer Einbürgerung so abgefragt? Und warum haben wir das mit denen nicht gemacht? Es fühlt sich immer so ein bisschen falsch an, auf die drauf zu kloppen. Aber ich habe auch das Gefühl, gerade Sachsen ist so ein Bundesland, wo im Prinzip alle Leute, die in Ordnung waren, schon raus sind. Also das ist ja wirklich, wenn du darüber guckst. Ja, wirklich so, Unterschiede zwischen Leipzig und Dresden. Es gibt bis heute die Theorie, dass Sachsen in zwei Hälften zerfällt. Immer noch, nämlich in die Westfernsehen gucken konnte und das wirkliche Tal der Ahnungslosen. Also wahrscheinlich kann man das auch alles toll differenziert sehen und nach einem Nuklearschlag ist das eine wunderbare Landschaft. Aber es ist auch ein Königreich gewesen. Bis 18, da gibt's eher, wir haben hier schon mal darüber diskutiert, dass es vielleicht eine cleverere Idee gewesen wäre, diese DSU, also eine eigene CSU Sachsens, existieren zu lassen. Das hat die Union aber nach der Wende einkassiert. Ich finde positiv an Sachsen, dass man sieht, Re-Education kann auch funktionieren. Denn hätte es in Sachsen eine gegeben, hätten wir das Problem nicht. Aber im Prinzip war dieser LKA-Mann mit dem Hütchen, oder wie ich ihn nenne, Kim.com, war ja quasi schon nur noch die Karikaturversion eines ganz anderen Falls, nämlich vom Verfassungsschutzchef, der mit offensichtlich, mutmaßlich, angeblich, bitte das richtige Adjektiv einsetzen, ist ein Adverb, aber jedenfalls des Verfassungsschutzchefes, der mutmaßlich Frauke Petry gesagt hat, so und so könnt ihr machen und so besser nicht, sonst müssen wir euch beobachten. Das ist die sogenannte Gefährderansprache oder was? Es wird, Herr Maaßen bestreitet das ja, dermaßen. Und ja, was hat der für Termine mit denen zu machen? Das verstehe ich eigentlich nicht. Wollte er immer mit ihr essen gehen oder? Er sagte, das wäre üblich, dass man auch mit Politikern spricht, aller Parteien so. Ja, zum Beispiel im Ausschuss. Also dafür ist parlamentarisches Kontrollgremium. Da könnte er vortragen. Sollte der mit der Linkspartei reden und sagen, Frau Wagenknecht, jetzt lassen Sie mal diese Verstaatlichungsrabulistik weg, dann müssen wir sie auch nicht beobachten? So toll finde ich die Petri jetzt auch nicht. Dass ich dafür Verfassungsschutzchef. Ich möchte auch keinen Job haben, den ich nicht aussprechen kann. Also Verfassungsschutzpräsident ist jetzt echt kein Sechs Ort. Sextanten fliegen mit Jürgen. Sechs Sextipps von TV-Pfarrer Fliege. Wie zum Teufel? Also man muss auch dazu sagen, dass diese Sextipps alle auf so dem Level waren. Habt euch lieb. Ja, genau. Oder es hilft, den irrigierten Penis in die Vagina einzuführen oder sowas. Also so. Wann war Jürgen Fliege TV-Fahrer? Das ist 15 Jahre her, ne? Ja. Und was könnte einen auf die Idee bringen, unter 80 Millionen Bundesbürgern Jürgen Fliege nach Sextipps? Ich bin unsicher, ob die Bild-Zeitung ihn angerufen hat. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das andersrum gelaufen ist. Hallo, ihr Fliege. Sie werden es nicht glauben, ich habe einen hochgekriegt. Oder was? Ich weiß es nicht. Und die Bild-Zeitung sagt, stimmt, glauben wir nicht. Erzähl mal. Das möchte ich nicht wissen. Bei Jürgen Fliege fällt mir jedes Mal das fantastische Porträt an, das Benjamin von Stuttgart-Barre für die Welt über ihn geschrieben hat. Absolut. Glaube ich, größtes Stück Journalismus. Es wird nicht viel Journalismus über Jürgen Fliege geben, aber das ist definitiv das größte Stück. Deutsches Theater, kaufen Sie sich das Buch. Nee, Remix 3 ist das drin. Schneiden wir raus, diese rotzfreche, besserwisserische Bemerkung. Wollen wir dieses unglaubliche Ösel-Ding überspringen? Du meinst nur, weil wir schon in den letzten zwei Podcasts Ösel hatten? Hatten wir, ne? Ja, das zieht sich wirklich so durch. Ja, ich kann damit jetzt... Es spricht ja auch keiner mehr, aber es hat zu einem Hashtag geführt, nämlich MeToo, also in diesem Fall ich zwei, ja. Wo Menschen mit Migrationshintergrund mal so erzählt haben, wie das ist mit Migrationshintergrund in Deutschland, wo man dann auch vorsitzt und denkt, ja gut, wir haben auch noch einen langen Weg vor uns. Ja. Wobei, ich mache mir gerne die Feine, dass ich sage, wenn die Laktoseintoleranten und die Linkshänder und die St. Pauli-Fans jetzt alle anfangen, von ihrer Diskriminierung zu erzählen und ein Wettbewerb entsteht, in dem dann Horst Seehofer sagt, wie diskriminiert er ist und Alexander Gauland sagt, wie diskriminiert er ist und die AfD ist ja ab guten Tag diskriminiert, das ist ihre Methode, diskriminiert zu sein und sich leid zu tun und die Opferrolle zu suchen. Dann könnte es Zeit werden, Gemeinsamkeiten zu suchen. Also der Hashtag MeToo, ich zweitens oder wir auch, oder beides übersetzbar, lädt ja auch dazu ein zu sagen, okay, neben meinem Anderssein teile ich Doppelpunkt. Und das braucht diese Gesellschaft im Moment deutlich dringender. Da stimme ich dir zu. Es wäre jetzt an der Zeit, Gemeinsamkeiten zu suchen. Aber ich glaube, es ist auch für uns als weiße Männer einfach und entspannt zu sagen, es gibt keine Diskriminierung, weil also ich habe tatsächlich, kann mich nicht erinnern, welche erlebt zu haben. Oh, ich habe mal kein Volo beim WDR gekriegt, weil wir dieses Jahr nur Frauen nehmen. Dann wurde so viel quotiert, dass viele der jungen Kolleginnen auch noch ein Angebot vom ZDF und auch noch ein Angebot vom Spiegel TV hatten, sodass die Schlechten hinten auf der Liste nachrückten. So wurde ich dann doch Rundfunkjournalist. Nee, ich meine, ich kann jetzt auch sagen, okay, ich habe eine Glatze. Deswegen, ja, aber die Einladung, die da, ich würde meinen Kindern nie sagen, formulier mal deine Diskriminierung, sondern ich würde immer sagen, jeder Mensch ist besonders, du am besondersten, für mich jedenfalls, und schau, was du draus machen kannst. Ja, bin ich auch wieder bei dir, aber bei uns ist es nicht so, dass wir eine Wohnung nicht kriegen, weil unsere Namen irgendwie komisch ausländisch sind, dass wir, obwohl wir die gleichen Zeugnisse haben, nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, dass wir in der Grundschule in einen Deutschkurs gesetzt werden, weil wir türkische Eltern haben, obwohl wir besser Deutsch sprechen als die deutschen Mitschüler. Dann wäre es ja wieder gut, sie zu separieren. Ja, aber das sind alles so Diskriminierungssachen, die auch irgendwelche Menschen aus meinem Umfeld mir dann berichtet haben. Wo ich dann echt so denke, ja, okay, also das ist halt wirklich noch ein weiter Weg. Und ich verstehe ehrlich gesagt, also ich kann nicht verstehen, wie eine Personalabteilung im Jahr 2018 sagen kann, hat einen ausländischen Namen, laden wir nicht ein. Ich meine, da haust du doch mal 20 30% der Bevölkerung weg. Noch dazu eine Personalabteilung von einem Unternehmen, wo Englisch gesprochen wird. Die Grenze ist für mich, also unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast, die Grenze ist irgendwo zwischen MeToo und Men Are Trash. Also wenn diese Diskriminierungsdebatte eigentlich dazu da ist, andere abzuwerten. Das ja, aber das muss man ja auch. Erinnert mich immer an den Grundmodus, dass Veganer Schäferhunde haben, die sie gerne rüde beschimpfen und schlagen und eigentlich die Tierliebe hochleben lassen, weil sie damit sagen wollen, ich bin besser als andere. Also ich mag dieses in sich selber rumwühlen nicht. Aber gut, da sind wir ja im Prinzip einer Meinung, wenn wir sagen, Gemeinsamkeit, man muss auch mal gucken, dass man zusammen Spaß hat. Zum Beispiel, indem wir den rheinischen Dialekt für schlimm halten. Ja, wir merken, da kommen nicht wirklich zum Ergebnis, weil natürlich auch meine Empathie und mein Mitgefühl bei allen Diskriminierten ist, weil es mir tierisch auf die Nuss geht, wenn es dann einen Diskriminiert-Sei-Wettbewerb gibt. Meine Diskriminierung ist aber schlimmer als deine und ich möchte auch diskriminiert sein und will jetzt so lange in mir rum, bis ich sagen kann, boah, die Gesellschaft ist auch böse zu mir. Das ist gar keine Gesellschaft. Naja, es sind eh alle, die diskriminieren und sowas. Kommen wir doch zu einem Vorschlag, wie wir das Problem lösen können. Ich habe lange nachgedacht und finde, wir sollten alle ein allgemeines soziales Jahr machen. Du vorneweg. Habe ich bereits. Ah, ich auch. Derer 9 Monate waren es, glaube ich. Ja. Genau, das war so dieses Jahr klassisches Sommerloch. Wehrpflicht. Schick doch mal jemanden mit so einem Vorschlag raus. Die Abschaffung bzw. die Aussetzung der Wehrpflicht wurde unter der Fußball-WM von Lügenbaron Gutenberg versteckt. So Motto merkt keiner. Aber jetzt ist es umgekehrt so, dass Annegret Kamp-Karrenbauer nach vielen Regionalkonferenzen und Bürgerzuhörbemühungen gesagt hat, ja, das sind doch konservative Kronjuwelen, die Wehrpflicht. Und das passt gerade unseren Leuten nicht, dass die jungen Menschen nichts mehr für das Gemeinwohl tun müssen. Man schaut an sich runter und denkt sich, bin ich schwul, bin ich konservativ, irgendwas ist mir entgangen, ich sehe es genauso. Ich habe jetzt länger über das Thema nachgedacht und das ist nicht schlimm. Ja, das manchmal passiert das. Ich warte mal ab, was jetzt kommt. Dann komme ich reflektiert in diese Diskussionsrunde rein. Aber zu Beginn der Debatte hätte ich definitiv gesagt, ja, auf alle Fälle, Pflichtjahr finde ich gut, hat mir nicht geschadet. Also im Gegenteil. Es ist schön, dass wir auch in unserem Alter sagen können, Junge, geh zum Bund. Also ich habe Zivildienst gemacht. Ich habe Zivildienst gemacht bei der evangelischen Kirchengemeinde. Also das war jetzt nichts irgendwie mit Arsch abwischen oder sowas, so wie andere das gemacht haben. Ich habe Zivildienst gemacht in der Schwerstbehindertenpflege. Das war mit Arsch abwischen und so. Ja, das war halt irgendwie Postdienste bei der Kirchengemeinde, der Küsterin helfen. Warum bist du jetzt für ein allgemeines soziales Jahr? Pass auf. Es war Einkaufen für ältere Leute, die nicht mehr aus dem Haus kommen und sowas. Und ich bin dort mit Menschen in Kontakt gekommen. Also natürlich hatte ich auch Großeltern, so die alt waren, die aber noch mobil waren zu dem Zeitpunkt, die an einem gesellschaftlichen Prozess teilgenommen haben und die nicht den ganzen Tag alleine zu Hause gesessen und getrunken haben, wie manche von diesen alten Leuten. Und Jan Ulrich. Sag ich ja. Und das war halt eine andere Welt, in die ich da reingucken konnte. So auch anderes Stadtviertel in Dienstlaken. Jetzt auch sehr bürgerlich, aber eben ein bisschen kleinbürgerlicher. Nee. Nicht Hiesfeld. Bruch. Ach, Bruch. Und Hagenbezirk. Naja. Das spricht jetzt alles, also dieses Kennenlernen anderer Lebenswelten in einer Gesellschaft, andere Schichten, andere auch sozialer Verhältnisse. Hausaufgabenbetreuung, wirklich mit Kindern, die also sagen ja die Befürworter, erstens, du lernst diese anderen Lebenswelten kennen. Zweitens, du lernst im Dienst auch Kollegen kennen und bist mit ihnen auf einer Stufe, wo diese segmentierte Gesellschaft eigentlich sagt, nein, sie sind ja Akademiker, sie haben ja mit den Proleten nichts zu tun. Also, dass hier ein gegenseitiges Kennenlernen dieser Gesellschaft stattfindet. Drittens natürlich, man lernt einfach Empathie und soziales Handwerk. Ja. Man lernt, wie das ist mit einer Behinderung, wenn man altersbedingt behindert ist oder in irgendeiner Weise der Unterstützung bedarf und man verliert auch die Angst davor, helfen zu müssen. Ja. Also spricht alles dafür? Es spricht alles dafür. Also für ein Argument gegen ASJ bist du auf einer interessanten Schiene gerade. Nein, ich sage ja gar nicht, dass ich ein Argument dagegen hätte, außer vielleicht, was ich akzeptieren kann als Gegenargument, ist halt dieses Pflicht bringt einen nicht weiter. Und es ist tatsächlich weiß ich nicht, wie viele von den Leuten, die mit mir Zivildienst gemacht haben, im gleichen Jahrgang, wie viele das einfach nur so halt gemacht haben und sowas, ohne dass bei denen irgendwie persönlich was stattgefunden hat, die vielleicht auch so eine Anti-Haltung hatten und sowas. Und ich hoffe ja, dass sehr viele bei der Bundeswehr war, ohne dass es bei ihnen was gemacht hat. Also, dass sie nicht als Bürger dahin gehen und als Killer zurückkommen. Mein Zivildienst war... Wir hatten einen in der Stufe, der hat sich direkt verpflichtet und ist aber, glaube ich, nach nicht mal einem Jahr zurückgekommen und hat dann Theologie studiert. Ja. Das erwarte ich eigentlich von der Bundeswehr. Schule der Nation. Also selbst wenn man jetzt Kramp-Karrenbauer noch auf den dünnen Ast folgt, den sie für die Bild-Zeitung gesägt hat, nämlich dass natürlich auch Asylbewerber erstmal dieses Jahr machen sollten, wollen wir hoffen, dass bei der Debatte nicht nur genau das überbleibt, erstmal alle ein Jahr den Park fegen. Ich sehe den Punkt tatsächlich da, wo du gerade angehoben hast, zu argumentieren, es ist dieses Zwangsjahr. Der Zivildienst war ja auch geil, weil man vor allen Dingen an der Bundeswehr vorbeikam, ob nun aus Gewissensgründen oder aus gewissen Gründen. Der Druck wäre ein anderer. Es wird auch juristisch schwierig, denn wenn man zum Beispiel die Wehrpflicht wieder einsetzt, dann gilt die nach Verfassung nur für Jungs. Man müsste erstmal die Verfassung ändern und sagen, sie gilt auch für Frauen, damit beide dann einen entsprechenden Dienst machen können. Ich fände es cool, wenn man à la Postkartenverweigerung einfach nur ankreuzt, ich will zum Bund oder ich will ein soziales Jahr machen. Problem, mit der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht und ihrer Öffnung für Frauen verschafft man der Bundeswehr Zugang zum doppelten Personal pro Jahrgang und vor allen Dingen schafft man eine moralische Grundlage, dass die Frauen auch alle zum Bund müssen. Kann man als Geschlechtergerechtigkeit Dufte finden, kann man aber auch sagen, als Antimilitarist finde ich es bescheuert, das Potenzial dieser Armee, gerade dieser Armee, die im Moment in 16 Auslandseinsätzen ist, zu erhöhen. Kann man nochmal dagegen halten, wenn das eine Wehrpflichtarmee wäre, hätten wir den schönen Effekt, wenn es heiß wird, laufen die alle weg. Das heißt, die Führbarkeit von deutschen Auslandseinsätzen oder gar Kampf- und Kriegseinsätzen würde dramatisch sinken, weswegen ja gerade die Bundeswehr die Wehrpflicht nicht möchte. Sie möchte Profis, die unterschrieben haben und denen nicht im Ernstfall sagen können, ich bin Bürger in Uniform, ich scheiß auf den Spaß. Also ja, wobei der Wehrdienstleistende hat ja realistischerweise... Ich nehme mal an, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nichts mit Kriegseinsätzen der Bundeswehr zu tun. Also deswegen wollen sie keine. Bereitet zu Hause vielleicht deswegen so ein bisschen. Deswegen wollen sie keine. Er kostet Geld, er kostet sogar richtig viel Geld. Und dann ist er bei der Bundeswehr und der General sagt, jetzt habe ich diese ganzen Flabisse und auch Ladies da stehen und die können beim ersten Schuss sagen, ich habe keinen Bock mehr. Das war aber die Konstruktion und die Idee der Verfassungseltern über eine Wehrpflichtarmee nach der Wehrmacht, nämlich eine Armee, die sagen kann, nein. Das konnte die Wehrmacht nicht. Kollektiv nicht. Weder konnte sie es moralisch, noch konnte sie es offenbar von ihrer moralischen Haltung her. Es gibt dann so Vorschläge, ich möchte ein Buch empfehlen, schon vor 2 Jahren völlig wirkungslos erschienen ist. Das heißt, ein Jahr muss sein. Drolligerweise von den Bodelschwingschen Anstalten, also Bethel, in dem diese ganze Argumentation auseinander ist. Es ist erschienen im Verlag und kostet Geld. Im Lutherverlag.de, ein Jahr muss sein. Autor ist eigentlich ein Autorenkollektiv, aber der Chef von Bethel, Pastor Ulrich Pohl, fungiert hier als Autor. Die machen den Vorschlag, das praktisch an die Schulpflicht dran zu hängen, also von der Wehrpflicht zu entkoppeln und zu sagen, es gehört einfach, das ist dann die Schule der Nation im wahrsten Sinne des Wortes. Ob man das dann auch sagt, das könnt ihr irgendwann bis zum 28. Lebensjahr machen, das könnt ihr im Ausland machen, was ja beim Zivildienst nicht ging, das könnt ihr vielleicht in mehreren Portionen machen, dagegen wird Wehrdienst angerechnet, technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz, whatever, Ausführungsbestimmung. Wenn es eine Errungenschaft in dieser geläuterten kleinen, auf Bewährung nur freigelassenen Bundesrepublik gab, die unterschätzt wurde, war es der Zivildienst. Ja, und es gibt ja dann so Argumente, die lauten, dann hat man sehr, sehr billige Pflegekräfte sozusagen und hat damit den Markt abgeräumt, was sich jetzt nicht ganz mit den sonstigen Aussagen deckt, dass wir einen Pflegenotstand haben. Ja, das ist auch eine Argumentation, die hatten wir jetzt neulich in diesem sich radikalisierenden Blatt Die Zeit, ob es richtig wäre, Menschen im Mittelmeer zu retten. Nein, das ist natürlich falsch, weil wir Druck auf die Politik aufbauen müssen, damit die Politik Menschen im Mittelmeer rettet. Aber hey, wenn da jemand ertrinkt, dann reiche ich die Hand aus, wenn ich es kann, und im Boot sitze und ziehe ihn rein. Also natürlich wäre es toll, wenn der Pflegenotstand durch politische Entscheidungen behoben wurde, aber es ist auch nicht schlimm, wenn so lange jemand schon mal den zu Pflegenden hilft. Ja, dann zweites Argument, das man dann manchmal hört, ja, wenn jetzt dann auch wieder Abitur nach 13 Jahren ist, dann sind die alle so alt, wo ich sage, naja, ob du mit 23 oder mit 24 ins erste Praktikum gehst von 10, die alle scheiße bezahlt sind und sowas, also im Zweifelsfall machst du... Du, das Argument ist toll, macht aber den Fehler, es funktioniert nur, wenn der Zivildienst oder der Wehrdienst nichts ist. Wir haben ja gerade diskutiert, das sind ganz wichtige Skills, die man da erwirbt. Ich kann das natürlich in meiner Tätigkeit als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens heute super gebrauchen. Und zwar nicht nur, weil wir dann auch mal einen Rücken machen und sagen, okay, Büros im vierten Stock, aber den Rollifahrer nehmen wir als Praktikanten, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Sondern ich habe da auch gelernt, dass mein Abiturienten verblasener Spintisier-Altruismus, jetzt habe ich Abitur und jetzt rette ich die Welt, dass das Behinderten im Rolli nichts geholfen hat, weil die einfach morgens eine Tasse Kaffee und ein gutes Abführzäpfchen wollten und nicht mein Geschwätz in dem Kontext. Also ich habe beim Zivildienst auch gelernt, Altruismus kann den Leuten ganz schön auf die Nerven gehen und such dir in deinem Leben einen Platz, wo du, was du erreichen willst, mit deinen Mitteln erreichen kannst. Und überlass Krankenpflege zum Beispiel Leuten, die das gelernt haben. Das ist auch eine schlechte Nachricht für die zu Pflegenden. Man, das ist interessant. Man müsste diese Debatte aus der Perspektive der zu Pflegenden führen. Die haben nämlich damals gesagt, ey, alle 12 Monate 9 Irren, der keine Ahnung hat, ist im Intimbereich nicht lustig. Auch noch ein Punkt. Corona Auseinandersetzung. Ja. Ich sag nochmal den Buchtitel, ein Jahr muss sein, Plädoyer für ein allgemeines soziales Lehrjahr in Deutschland und Europa. Ulrich Pohl, erschienen im Luther Verlag. Und wenn Sie sich ranhalten, kriegen Sie es, glaube ich, umsonst, weil es versponsert oder von den Bodelschmingschen Anstalten als Beitrag zur Debatte vor 2 Jahren veröffentlicht wurde. Ja, wir haben, ich glaube, die sagen wir mal, die Anmoderation des Podcasts, der ja kaum mehr als eine bloße Hülle für unsere Lieblingsrubrik. Wollten wir nicht noch über Kuhn Kims Schuh sprechen? Ja, das ist eine gute Überleitung, weil das ja eine Hommage ist an die großen Showmaster der Nachkriegszeit, an den Vater der Autorin eigentlich auch. Wir sprechen über eine Dokumentation des Südwestrundfunks. Der SWR war so schlau, es sofort zu wiederholen, damit das Ding wieder in die Mediathek kommt. Ich glaube, weil sie bei dem Inferno an köstlichsten Archivausschnitten vermutlich rechte Probleme haben, das Ding für immer freizustellen. Also es war nach 8 Tagen aus der Mediathek verschwunden. Der SWR hat es wiederholt, dadurch steht's jetzt. Stand es dann wieder 8 Tage da drin. Produzierender Sender, weiß ich nicht. Meine, die Frau kommt ja, die Familie kommt hier vom Niederrhein und ich meine, es sei eine WDR-Produktion gewesen. Was man dem WDR so gar nicht zutrauen kann. Erzähl du mal was Interessantes. Ich google das mal eben. Die Frau heißt Regina Schilling. Der Film heißt Kuhlenkampfs Schuh. Und es geht um, wie der Name schon andeutet, Hans-Joachim Kuhlenkampf. Und es geht aber auch um Peter Alexander und um Hans Rosenthal. Und es geht aber auch um die Familie der Autorin und um die Nachkriegszeit in Deutschland, um diese ganzen heimgekehrten traumatisierten Väter, die sich das nicht haben anmerken lassen, die das Wirtschaftswunder gestemmt haben und dann alle ganz plötzlich tot umgefallen sind. Und im Unterhaltungsfernsehen. Und es ist, also ich konsumiere jetzt so mindestens 30 Jahre Fernsehen und Medien. Ich habe das selten erlebt, dass so gleichlautend eigentlich alle Menschen, die es gesehen haben, sofort gesagt haben, das ist der Grimme-Preis fürs nächste Jahr. Ist ein mutiger Film, weil dieses, ich beschäftige jetzt mal die Nation damit, wie ich meinem früh verstorbenen Vater hinterherforsche und diese Verzopfung, Verschlingung, Verwebung zwischen den Lebenswegen bedeutender Zeitgenossen, Kuhlenkampf, Rosenthal, Peter Alexander und seinem kleinen, vermeintlich unbedeutenden Leben, die wage ich und bringe das heil nach Hause, ohne dass es privat entäußernd wird. Also ich sage, puh, das will ich jetzt alles gar nicht wissen. Horst Tappert spielt noch eine Rolle, Martin Jente spielt noch eine Rolle. Das gelingt. Es hätte furchtbar schief gehen können, indem er sagt, jetzt halt dein Fotoalbum zu Hause, also dafür keine Rundfunkgebühren. Und es ist dann auch eine Insrechtsetzung von meinem Vater und vielleicht deinen Großvätern, dass beispielhaft an diesem vermeintlich unbedeutenden Drogisten vom Niederrhein erzählt wird, der war einer von dieser Generation und bei den Prominenten nimmt man es dann wichtiger, dass Kuhlenkampf als Obergefreiter in Russland sich die Zehen abgeschnitten hat oder dass Tappert ein ordentlicher Nazi war und Kuhlenkampfs Butler Jente in Wirklichkeit sein Produzent und Vorgesetzter und vor allen Dingen aber Adjutant im Führerhauptquartier war. Also diese totgeschwiegenen Wahrheiten über die Generation der Jahrgänge 20 bis 30, unsere Väter, kann ich ja sagen, klar, hat mich auch berührt. Also ob das ein Grimme-Preis könnte beleidigt sein, weil das ein so sicherer Grimme-Preis ist, dass er sagt, nur extra nicht. Dafür kennen wir natürlich den Grimme-Preis. Das stimmt. Damit sind wir aber bei großartigen Filmen und ohne vorgreifen zu wollen, greife ich jetzt mal vor und sage, Ich habe hintereinander weg und in dieser Massierung ist das dann wahrscheinlich erst recht unwiderstehlich die Filme Familie Brasch von Anne-Kathrin Händel gesehen und gleich hinterher den Gundermann. Und das sind zwei Filme, in denen die Stasi nicht eigentlich das Schwarz ist und die Erzählfiguren, die Protagonisten danach sortiert werden, sondern in denen erstens DDR-Überlebende selber einen Aspekt ihrer Geschichte erzählen und zweitens differenziert. Es hat nur 30 Jahre gedauert, dass die auch mal die Zähne auseinanderkriegen und nicht sächsisch da rauskamen. Zwei großartige Filme bitte auch im Doppelpack zu schauen, weil da jetzt so ein bisschen das anfängt, woran wir kranken in diesem Land, nämlich 17 Millionen ohne Selbstbewusstsein einkassiert zu haben. Und die Filme sind Beiträge dagegen. Es war nicht alles schlecht. Genau. Das ARD MoMA hat jetzt übrigens auch eine Rubrik, die nicht, es war nicht alles schlecht heißt, aber quasi das Gleiche macht. Nämlich am Ende einer Sendewoche am Freitag nochmal irgendwie drei schöne, gute Meldungen rauszuhauen, weil man muss ja so ein bisschen, man muss die Leute ja so ein bisschen... Constructive. Ja. Constructive Journalism ist wie alles im öffentlich-rechtlichen an Innovationen ein dänisches Buch eigentlich gewesen und auch eine dänische Fernsehsendung. Es ist ja nicht alles tot. Ja, wollen wir also, so rangehen. Ja, bis vor 10 Tagen hätte ich gesagt, wir brauchen die Rubrik eigentlich gar nicht machen, weil es ist jetzt, also bis dahin standen auf dem Zettel Günther Eichberg, der mal Schalke-Präsident war und so legendärer, als so ein klassischer Schalke-Präsident. Da ist es natürlich heikel, den Hirntod festzustellen. Wie es Naipaul, der Literaturnobelpreisträger, ich habe ein Buch von ihm im Regal, ich habe es jetzt mal rausgeholt und werde es vielleicht nächste Woche anfangen zu lesen. Und Käthe Wohlfahrt, berühmt geworden durch diesen ganzen Weihnachtsprott, den man auf allen Weihnachtsmärkten der Republik kaufen kann. Ach, die? Also quasi die Beate Use der Engelchen und sonst was. Sie ist eines natürlichen Todes gestorben. Im Alter von 85, ja. Zieh mal an. Ja, damit muss man auch erstmal durchkommen. Aber dann nahm der Sensemann einen Anlauf. Es ging los mit Aretha Franklin. Respekt. Ich habe sie noch gesehen in der Radio City Music Hall in New York und es war furchtbar geil. Und ich habe dann nachgerechnet, weil sie im vergleichsweise, nun ja, nicht hochbetagten Alter von 76 gestorben ist, weil ich vor 30 Jahren da saß und dachte, ach guck mal, Aretha Franklin lebt noch. Frechheit von mir, Dummheit. Ich war auch beeindruckt, mit welchem unfassbaren Temperament sie da mit großem Orchester, großem Chor über die Bühne jubelte und das eine Mischung aus High-End-Premium-Konzert und Gottesdienst war. Ihr Vater war ja auch Prediger, also insofern hatte sie, hat ja auch angefangen mit Gospelplatten und sowas, also insofern hatte sie das halt auch einfach so im Blut. Da kamen die alle her. Jerry Lee Lewis auch, aber da ist nicht sowas draus geworden, der lebt aber noch. Last Man Standing, obwohl Standing kann in dem Fall, fragen wir Pfarrer Fliege, aber... Also mir war sie vor allem erinnerlich durch einen Auftritt in den Blues Brothers und natürlich schon als Legende zu Lebzeiten auch. Mhm. Ich erinnerte mich dann an die erste Inauguration von Barack Obama, wo sie auftrat mit einem Hut der Kategorie Hüte, die nur Aretha Franklin tragen darf. Das ist nochmal eine Sonderkategorie neben Aluhut, Schlanthut, Jägerhut und Radfahrerhelm. Ja, und dann kamen diese ganzen Nachrufe und die wirklich ausufernden Nachrufe und die Titelseiten auch deutscher Zeitungen und sowas. Und dann habe ich begriffen, das ist halt wirklich eine Legende, also ein Solitär in der Unterhaltungsindustrie auch. Also Martin Luther King saß bei den Eltern am Esstisch und sowas. Also auch wunderbare Frau. Und ja, und halt einfach... In so einer Zeit, wo Amerika gerade, also die USA gerade so mit sich selbst noch sehr ringen, auch dann mal so ein Moment, wo irgendwie dann auch die Amerikaner gesagt haben, ja stimmt, das ist unsere Geschichte und das ist unsere Heldin. War nicht auch Kofi Annan der erste schwarze Chef der UN? Ja. Auch da großartige Nachrufe, ein Mann des Friedens, ein Mann des Ausgleichs, ein Mann der Ohnmacht. Ich glaube, die Bedeutung eines UN- Generalsekretärs kann man daran benennen, dass Angela Merkel bis heute nicht auf die Idee gekommen ist, sich zu bewerben. Und es hätte gute Momente dafür gegeben. Ja. Ja, wir kommen jetzt zu unserem Gaststar. Ich hole mal unseren Gaststar. Genau, unseren Gaststar. Meine Damen und Herren, ich kann so lange ja schon mal ein bisschen an meiner immer noch sehr unperfekten Dieter Thomas Heck Impersonation arbeiten. Da ist sie auch schon. Gestern auf der internationalen Showbühne. So, wir sprechen jetzt mit der Kriegskorrespondentin des Hellweger Anzeigers. Das war der Hellweger Anzeiger, das Kleinbonum in der Medienlandschaft, die einzige CDU-Zeitung in Nordrhein-Westfalen gegen all das Rote. Nein, so war es auch nicht. Der Hellweger Anzeiger war eine tolle Zeitung, da konnte man alles lernen und der Chefredakteur fand mich gut. Nicht, weil ich so hübsch war, das war ich auch, sondern weil ich so gut gearbeitet habe. Und die Jury der ZDF-Hitparade, die wurde immer von unabhängigen... Unna? Also weil ihr aus Unna wart? Also das waren irgendwelche Leute, meistens aus der Plattenindustrie und ein Zeitungsvertreter oder eine Zeitungsvertreterin. Und mein Chefredakteur hat gesagt, möchten Sie da mal hinfahren und in der Jury sein? Und ich war begeistert. Ich dachte, ich fahre nach Berlin. Ich fahre in die ZDF-Hitparade. Aber falsch. Man musste nach Mainz, wo in einem langweiligen Flur, in einem noch langweiligeren Bürozimmer, langweilige alte Männer mit mir zusammensaßen und ein Plattenspieler abspielte die 7 Neuvorstellungen, beziehungsweise ich glaube 10. Und es war schon klar, wer in die Sendung kommt. Alles, was ich da vorgebracht habe, wurde... Warum war das klar? Ja, weil die... Oder wie merktest du das? An der Art, wie die das besprachen. Da waren ein paar Hirsche, die sagten, oh, Manuela haben wir aber immer genommen. Chris Roberts. Katja Epstein, ich bin ein Berliner Kind, muss ja sein. Ich dachte, das ist ein Lied, das kein Mensch hören will. Kein Mensch. Ich war immerhin für die Jugendseite beim Hellweger Anzeiger verantwortlich. Du hattest auch eine Verantwortung, also deiner Zielgruppe Frank gegenüber. Zander, tu meine Asche in die Eieruhr. Solche Sachen. Das will man nicht daran hören. Daran bist du schuld. Ich bin nicht schuld. Boah. Ich habe gekämpft. Das Einzige, was mich für diese entsetzliche Erfahrung belohnt hat, war, dass mein Foto, wie ich... noch gerade in den 20ern mit langen blonden Haaren nachdenklich an einem Haarkaue in der Sendung eingeblendet wurde aus Hier ist die Jury. Und ich muss sagen, Dieter Thomas Heck war ein Kracher. Der war toll. Der war klar und hat keinen Hehl draus gemacht, dass da diese Platte, ist doch klar. Und ich kann von ihm eigentlich nur Gutes sagen, zumal mein Schwager Peter Freiberg mit den Konditors in der Hitparade gespielt hat. Zweimal. Und bitte nicht wiederwählen. Jahre später hat der Dieter Thomas Heck ihn irgendwo getroffen und sagte, ZDF-Hitparade, Konditors, Himmelreis im heißen Tee. Da wusste der das noch genau, wer Peter Freiberg ist. Und Peter sagte, der wäre in der Show selbst, hat gesagt, wenn irgendwas ist, komm direkt zu mir. Wenn dich irgendwas stört, sag Bescheid. Also er wäre klar und klasse gewesen. Sabine Brandy, unser heutiger Stargast, im Nekrolog, mit dem schönsten denkbaren Nekrolog auf Karl-Dieter Heckscher, Dieter Thomas Heck. Sabine Ilse Henriette Brandy wollen wir dann an der Stelle auch nicht unterschlagen. Und auch jetzt der Bogen zurück zu Kuhlenkampfs Schuhen. Hecks Genese war ja, dass er als 5-Jähriger verschüttet wurde nach einem Bombardement. Wo? Berlin? Wahrscheinlich. Bremen? Nee, Hamburger Kind war das. Hamburg. Hamburg hat ja wahnsinnig viele Bomben. Seine Karriere begann als Borgward-Vertreter, das hat ihn mir schon sehr sympathisch gemacht. Und war als Kind verschüttet, hat danach ganz schlimm gestottert wohl und hat dann über das Singen dann auch wieder zum Sprechen gefunden und dann auch ja durchaus zum sehr schnellen Sprechen. Also ich war eigentlich ja einen Tacken zu jung, um Heck in der Hitparade irgendwie noch wahrgenommen zu haben, aber die Pyramide... und diese ganzen anderen... Ein Herz für Kinder. Er hat ja Milliarden Sendungen moderiert auch. Ja. Und irgendwie... Und also natürlich auch immer, wenn man irgendwie so anfängt, so haha, Leute parodieren und sowas, Helmut Kohl und Dieter Thomas Heck. Der wusste in seiner letzten Sendung auf den Tag, wie lange er Fernsehen gemacht hat. 39 Jahre und 11 Monate. Das ist so typisch für solche Leute, dass sie das zählen. Machst das du ist das? Deren Schatz. Ich zähle es nicht. Ich bin eine untypische Journalistin. So, du hast hier noch wie heißt das, Disclaimer? Nee, wir müssen auch noch über John McCain sprechen. Ja, John McCain, komm, einen Satz. Dass John McCain jetzt der meist umjubelte Schäuble sagt, wir werden ihn vermissen, die Welt verdankt ihm viel, Konservative der Welt ist, sagt nichts über John McCain und alles über Donald Trump. Weil als John McCain Präsidentschaftskandidat zu werden drohte, sind hier schon alle Amok gelaufen und haben gesagt, das ist so ein ganz schräger Vietnam, abgeschossen, gefoltert, Veteran, ein Rechtsradikaler, ein Abtreibungsgegner, der wurde hier als Schlinger, dass der jetzt so ein heiler, liberal-konservativer Halsbringer ist, sagt uns, wie am Arsch Amerika unter Trump ist. Ja, also tatsächlich. Ja, hätte gereicht. Tatsächlich kann man sagen, es war nicht alles gut unter John McCain, also sein Abstimmungsverhalten ist jetzt nicht das, was ich mir von meinem Kandidaten wünschen würde, aber ich glaube, der war auch vorher schon eine Legende. Der war auch unter Obama, also als er Gegenkandidat von Obama war, war er auch schon. Er hat, glaube ich, den großen Fehler gemacht, Sarah Palin als Vizekandidatin zu nehmen, wo es dann immer hieß, also ne, er ist alt und schon so ein bisschen gebrechlich. She's a heartbeat away from the presidency, wo dann alle gesagt haben, ja, nee, dann lieber nicht. Und ich glaube aber, man kann sich das so gar nicht vorstellen, so von Deutschland aus, was das für eine Legende ist. Man kann das an der Medienaufmerksamkeit, man kann das daran sehen, dass Merkel und sowas sich geäußert haben. Er wird jetzt auch in der Rotunde des Kapitols aufgebahrt. Du machtest gerade eine Handbewegung, dann macht mir aber Sorge. Kreis. So eine Kreiselurne. Rotunde. Ja, ich will auch also, einem Mann, der die Pommes frites erfunden hat, gar nicht die Ehre absprechen, aber Punkt. Worauf ich hinaus will, ich glaube, es ist zumindest in den USA wahrscheinlich weltweit der Politiker, der nie ein hohes Amt im Sinne von Staatspräsident, Regierungschef, auch nur Minister oder sowas bekleidet hat. Und unter diesen Menschen, die nie höchste Ämter bekleidet haben, ist er, glaube ich, der höchste und ja, die eine Legende. Da tust du Rainer Barzel Unrecht. Aber bist du Transatlantiker, dass ja, du alles glaube, sowas ja. weißt? Das Einzige, warum der jetzt so gefeiert wird, ist, weil er ein Trump-Kritiker ist. Der wäre auch ernsthaft vor 5 Jahren, wäre der genauso gefeiert worden. Also das ist schon... Natürlich stimmt es, dass viel auch mit Trump zusammenhängt, aber ich glaube, der wäre auch vor 5 Jahren. Und also im Prinzip alles, was du über John McCain wissen musst, ist dieser eine Ausschnitt aus so einem Town Hall Meeting zur Wahl 2008, wo eine Frau, die dann offensichtlich später in der Tea Party oder sonstigen Aluhut-Vereinigungen aufgegangen ist, sich hinstellte und sagte, also Obama könnt sie nicht wählen, der wäre Araber und sowas. Und McCain nimmt ihr das Mikrofon ab, schüttelt den Kopf, guckt sie ernst an und sagt, no ma'am. He's a decent citizen, who I happen to disagree with. Und sich das nochmal anzugucken, man kann sich vorstellen, wie Donald Trump auf diese Eingabe reagiert hätte. Hast du recht, Punkt für dich. Insofern. Das heißt auch nicht decent, ich dachte dezent. Decent heißt anständig. Anständig ist das Deutsche. Ich saß in Irland bei Packfair, wo ich eine Fahrradtour hingemacht hatte, also am Volksfest in Kilorglen. Und ich rauchte mir eine Zigarre und zwei Herren kamen vorbei mit großen Fotoapparaten und sprachen mich an, sagten, sie würden hier so ein bisschen Fotoamateur und das fotografieren. Und I haven't seen a guy with such a decent cigar, may I take a photo of you? Und ich versuchte ihm zu erklären, naja, die ist nun wirklich nicht dezent, die Zigarre. Und er bestand darauf, sie sei decent. Und er hat irgendwann sein Foto gemacht und sich gedacht, diese irischen Farmer sind alle Panne. Aber sie rauchen gute Zigarren. Dann meinte er, ich rauche eine seriöse Zigarre. Du rauchst eine anständige Zigarre? Eine anständige Zigarre. Ja, siehst du mal, mein Studium hat sich endlich gelohnt. Ja. Wir haben also über Varietätenlinguistik in Bäckereien gesprochen, ja, und über Englisch. Also Mama und Papa, ja. Seht da mal. Sehr gut. So, und dann, als ob die Amerikaner jetzt nicht mit Aretha Franklin und John McCain schon genug zu betrauern hätten, hat es dann gestern auch noch Neil Simon zerlegt, den wahrscheinlich wichtigsten amerikanischen Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Dramatiker ist etwas falsches Wort, weil er halt vor allen Dingen Komödien geschrieben hat, aber so Sachen wie Ein seltsames Paar, Jack Lamb Walter. Odd Couple. Odd Couple. Ich dachte bei der SMS, der Lukas weiß nicht mehr, dass der Paul Simon hieß. Da wird aber Bart Karfunkel traurig sein. Ach, das ist ein Drehbuchautor. Nee, Schriftsteller. Theaterautor. Schriftsteller. Genau. Theaterautor. Und sehr schön. Ja, also Amerika hat jetzt ordentlich was zu beweinen. Neben dem Alltäglichen, was sie so zu beweinen haben. Das sagt man so, Klappe zu, Affe tot. Ich denke, es war nicht alles schlecht, haben wir Kohlenkamps Schuhe und Gundermann und hast du noch einen Vorschlag? Ja, ich glaube, Kohlenkamps Schuh war dein Vorschlag, oder? Wäre theoretisch mein Vorschlag gewesen, wenn ich nicht einen Vorschlag für Es war nicht alles schlecht gehabt hätte. Und das ist die Veranstaltung Jamel rockt den Förster. Jamel ist ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, wird als nationalsozialistisches Musterdorf. Ja, dieses, wo nur noch eine Familie aushält, die nicht NS ist. Von Nazis halt. Das ist ein sehr kleines Dorf und da irgendwie so der örtliche Abrissunternehmer passenderweise ist irgendwie so ein Obernazi. Ja. Und einmal im Jahr lädt das Ehepaar Birgit und Horst Lohmeier zum Festival seit 2007. Es kommen inzwischen so 1200 Leute jedes Jahr. Und das Interessante ist, die Bands werden nicht vorab bekannt gegeben, weil die Leute nicht wegen der Bands kommen sollen, sondern um gegen Nazis zu sein. Und das ist auch so, dass du da nicht einfach so hinfährst wie zu so einem normalen Festival, sondern es ist halt eher so wie Antifa-Demo oder sowas. Mhm. Du musst auch die ganze Zeit damit rechnen, dass irgendwie die Nazis ein vorbeikommen. Bisschen Mutprobe, und dir aufs Maul geben und sowas. Und wirst dann aber belohnt mit einem Potpourri von Künstlern, was in diesem Jahr umfasste Ketka, Casper und Materia, Herbert Grönemeyer, wow, der wahrscheinlich auch länger nicht mehr vor 1200 Leuten gespielt hat. Und was mich besonders gefreut hat, es gab eine Reunion, vorher nicht angekündigt, auch so nicht zu erwarten. Von Lanza. Von Muff Potter, einer Deutsch-Punk-Indie-Rock-Band aus Rheine/Münster, die sich vor 9 Jahren aufgelöst haben, einige meiner Lieblingsalben veröffentlicht haben und die waren jetzt am Samstagabend dann plötzlich wieder da und spielten da. Ich war leider nicht da, aber dieses ganze Festival und dieses Organisieren und dafür einstehen und inzwischen ist auch die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Schirmherrin dieser Veranstaltung. Das finde ich einfach gut, irgendwie zu sagen, so, schaut mal her, es sind nicht alles Nazis und wir sagen den Nazis, nee, so nicht. Hatten wir auch mal ein Stück in unserer wunderbaren Sendung Neugier genügt. Ach, jetzt du über mit deinem Product Placement. Über die beiden. Aber. Was war nicht alles schlecht? Ich möchte nochmal den Bogen nach Amerika schlagen, denn ich gucke im Moment alte DVDs von Deadwood. Wunderbar. Lukas, wunderbar. Das ist ein Wildwestcamp zu Zeiten, als noch nicht alles angeschlossen war, was im Wilden Westen war. Und wenn mein Freund Friedrich Küppersbusch, Lebensabschnittsgefährte, immer Passionsen legt auf seinem Smartphone, dann habe ich in dieser Serie, die so geil ist, wegen vieler Sachen, aber auch den O-Ton gefunden, der dazu passt. Da kommt nämlich der Saloonbesitzer rein an den Pokertisch. Nein, das ist Tom. Es gibt 3 Saloonbesitzer. Cy Tolliver, Al Swearingen und Tom, weiß ich nicht, wie er heißt. Und Tom sieht, dass die Leute, die eigentlich pokern sollten, eine Passionse legen und sagt, oh, double fucking solitaire. Das schickt sie mir dann per WhatsApp. Oh, double fucking solitaire. Where's your fucking ball gowns? Bring a bunch of chips over here and let's get a poker game going. Das ist wunderbar. Schön. Das war aus Berlin, ihre, aus den Bufa-Studios. Warum auch immer Bufa, Ufa, Berliner Ufa. Ihre ZDF-Hitparade. Sie finden uns auf Social Media, auf den üblichen Kanälen, auf Facebook, Twitter, Instagram. Wollen Sie eine Bockwurst, Schatz? Regie Druckbranz. Druckbranz. Darüber werden wir uns in der nächsten Folge auseinandersetzen, warum Druckbranz Druckbranz hieß. Ich habe es extra sollte eigentlich wieder ein Fernfahrermagazin schon wieder machen. Vergessen. Aber Druck war nicht sein Geburtsname. Ja, wahrscheinlich hieß er Adolf. Branz. In der Generation hat man sich doch dann gerne mal umbenannt, wenn man einen diskriminierten Namen hatte. Komm, wir klären das noch eben. Sabine? Nein, mich gab es nur heute. Sabine Brandy. Brands Brandy. Das Branski. Ist eigentlich eine Weiterentwicklung. Branski. Ja, stimmt. Ist er mit dir verwandt? Natürlich. Druck. Brands. So. Tanneradei. Da oben steht doch Wikipedia. Geh doch mal da drauf. Das reicht, danke. Eigentlich Kurt. Eigentlich Kurt. Hier kommt Kurt. Rückwärts. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Hey, cooler Scheiß. Die Vornamen verkehren heute in umgekehrter Reihenfolge. Das Wort Nerd ist angeblich entstanden, weil... Das hatten wir schon mal im Podcast. Ja, dann schneid ab jetzt. Ja. Hier reicht's okay. Auch bald. Also, Wissenszuwachs ist garantiert. Nie wieder doof mit dem Podcast Lucky and Fred. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich heiße übrigens Redriff Schubsrippe. Enibas Itnab. Renzia. Sag cool. Der Lukas kann wirklich rückwärts sprechen. Das kann man sich auf der Seite Medien 360 Grad angucken, wo er jedes Mal den Vorspann der Rubrik rückwärts, rückwärts sagt. Eliaskal, Schredrednischek, Etisch, egal. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Lucky und Fred, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön und danke an unseren Stargast. Lucky und Fred, eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.